ist mit mir los? Ich setz auf das, was nicht mehr ist. Ein Hologramm lädt meine Sonne. Ich bin verliebt in all das, was mir aufgezeichnet wird. Und glaub zu mögen, was ich nicht kenne. Der Schein ist nichts mehr als ein ferner Traum von mir. Doch es wird leichter, wenn ich folge. Die Welt, die ich ableite, ist kein Teil von mir. Doch es wird besser, wenn ich's glaube. Es herrscht der Nebel und die Täuschung ist schnell hergestellt. Mit perfekten Hirngespinsten. Die Illusionen sind perfide, doch versprechen viel vom großen Glanz vergangener Zeiten. Ich meine zu verstehen, was längst vergangen ist, und den Zusammenhang zu sehen. Dabei schreibe ich nur ab, was Tote sagen, die mir nicht widersprechen können. So viel zu deuten, es reicht für 20 Leben. Doch wer zu mir spricht, liegt in der Erde. Es wird nicht existieren, sobald ich den Stecker ziehe und nur auf das, was da ist, schaue. Wer zu mir spricht, liegt in der Erde. Es wird nicht existieren, sobald ich den Stecker ziehe und nur auf das, was da ist, schaue.